WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder, Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute, wie immer, am Dienstag. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Maurice und ist 33 Jahre alt. Hallo Maurice. Hallo Domian. Guten Morgen, guten Abend. Ja, guten Morgen, guten Abend Maurice. Weswegen hast du mich angerufen? Ziemlich komplex. Also ich habe seit längerem einen Stalker. Ein was? Und Stalker, also mit Nachstellung und über 100 Straftaten habe ich schon, über 30 Strafanzeigen gegen meinen Stalker und 10 Strafanzeigen gegen Unbekannt erstattet. Du hast einen Stalker? Ja. Nachstellung heißt das auf. Ich danke dir für die Belehrung, das ist sehr hilfreich. wie gesagt, eine sehr komplizierte Geschichte mit Polizei, Gerichten und Gewaltschutzanordnung und amtlicher Adressdatensperre für wegen Gefahr für Leib und Leben. Also ich habe ein halbes Dutzend Morddrohungen bekommen bis jetzt. Und es ist eine Person? Ja. Wie lange geht das schon so? 7 Jahre. 7 Jahre? Ja, hat sich über die 7 Jahre jetzt entwickelt, ja. Und diese Person will dich fertig machen? Ja. Mit Veröffentlichung im Internet all meiner Daten, von Privatadresse über komplette Bankdaten. Da war auch schon Bankbetrug, Warenkreditbetrug, Identitätsdiebstahl, also so die komplette Palette eigentlich. Kennst du diese Person? Nein, nicht wirklich. Zweimal vor Gericht gesehen und über Onlinehandel. Also war halt keine Privatbeziehung, sondern ich sag mal Geschäftsbeziehung, ja. Die halt schiefgegangen ist. Und genau, diese Person muss ja in irgendeiner Form einen großen Zorn auf dich haben, der dann pathologisch wurde. Was hat diesen Zorn ausgelöst? Ich schätze mal, dass er bei mehreren anwaltlichen Abmahnungen und wie gesagt vom Amtsgericht und Landgericht und so weiter immer wieder verloren hat. Und dann hat er noch versucht, vom Amtsgericht zu lügen. Das hat dann das Landgericht mitbekommen oder da ist es dann halt aufgeflogen. Ja, und es muss ja noch weiter vorne angefangen haben. Du hast gerade das ja schon gesagt. Was war der Startschuss dieser schrecklichen Beziehung? Dass ich etwas gekauft habe, was der Artikelbeschreibung nicht entsprochen hat und ich es zurückgeschickt habe. Ah, da haben wir es. Und dann fing es halt an mit negativen Bewertungen online und Beleidigungen, Verleumdungen und so weiter. Das ist ja ungeheuerlich. 7 Jahre macht dieser Mensch dir dein Leben zur Hölle. Ja. Jetzt sag das, was du gerade am Anfang gesagt hast. Wie viel, du hast gerade ein paar Zahlen genannt zu Beginn unseres Gespräches. Jetzt wird einem das noch ein bisschen klarer. Sag das bitte nochmal. Was jetzt mit den 31 Strafanzeigen? Zum Beispiel, 31 Strafanzeigen. Noch 10 weitere gegen Unbekannt, weil 31 kann ich halt direkt zuordnen und 10 weitere, da sind noch mehr, also es sind 100 Straftaten, schätze ich, aber es sind halt 41 Strafanzeigen bis jetzt. Und einige Sachen konnte ich halt nicht zuordnen, aber anhand der Daten und dem Muster und so weiter kann man dann schon Schlüsse ziehen, wo das herkommt. Was droht dieser Mensch dir denn an? Was will der? Also das letzte war eine Figur, die soll mich hängend darstellen. Wird halt auch von Anwälten etc. irgendwie als Morddrohung schon richtig angesehen. Mhm. Und ja, für ihn ist es halt Kunst, die er derzeit immer noch oder schon wieder im Internet zum Kauf anbietet. Du hast mit diesem Menschen noch nie so vis-à-vis dich unterhalten? Vor Gericht kann man das ja nicht wirklich vis-à-vis nennen. Nein. Also nein. Nein. Wir haben telefoniert, ge-emailt, aber halt auch in einem Ton da, ja, okay. Welchen Eindruck hattest du vor Gericht von diesem Mann? Ich gehe mal davon aus, dass das ein Mann ist. Ja. Ja. Was für einen Eindruck hattest du? Keine Ahnung, was ich da jetzt sagen soll. Wirkt der? Man hat doch, wenn man jemanden sieht und wenn man den beobachtet, wie der redet, hat man doch immer einen Eindruck von einem Menschen. War das ein Psycho? War der aggressiv? War der freundlich sogar vielleicht? Nee, freundlich bestimmt nicht. Schon aggressiv und so ein bisschen Psycho drauf, sag ich mal. Mhm. Wie alt? Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, naja, 50 oder so. Also ich schätze mal 15, 20 Jahre älter als ich. Also 50 ungefähr? Ungefähr, ja. Mhm. Hast du vor Gericht immer Recht bekommen? Ja, also immer. Beim Amtsgericht war es so, da wurde mir in erster Instanz noch ein Drittel Schuld zugesprochen. Dann allerdings, als die Falschaussage dann sozusagen aufgeflogen ist, war das dann halt vom Tisch und er hat die komplette Schuld dann bekommen. Wenn man 7 Jahre sich damit rumschlägt, verbraucht das ungeheure Energie und ist eine ungeheure seelische Belastung. Ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass das auch einhergeht mit einer großen finanziellen Belastung für dich. Ist das so? Ich habe in den letzten 5 Jahren 12 oder 14 Mal den Wohnort gewechselt. Ich habe jetzt über 400.000 Euro verloren und 400.000 Euro? Ja, und multiple und komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Wie kommt diese 400.000 Zahl zustande? Ich war damals noch selbstständig und ich habe ja nicht nur mein komplettes Gewerbe, meinen Laden verloren, sondern auch die Wohnung. Warum hast du das Gewerbe verloren? Das fing ja dann auch an, wie gesagt, mit negativen Bewertungen online und das ist ja auch immer sehr wichtig, gerade für Händler. Hm. Und was für ein Gewerbe hattest du denn? Selbstständiger Händler. Also und du hast im Internet gehandelt? Ja, Ankauf, okay. Verkauf. Ja, verstehe. Hm. Und da sind halt diese Bewertungen auch sehr wichtig. Und er hatte halt sehr viele Bewertungen bei mir hinterlassen. Die wurden auch alle gelöscht wieder. Hm. Und dann hat er versucht, auf meinen Auktionen mitzubieten. Dann habe ich ihn als Bieter gesperrt, weil ich kannte ja diesen einen Namen. Dann hat er sich neue Identitäten geschafft, nur um bei mir mitzubieten, um negative Bewertungen zu hinterlassen. Das ist unglaublich. Deine Existenz ist kaputt, du bist zigmal umgezogen, du hast 400.000 Euro Schulden? Oder sind nee, 400.000 Euro verloren, 200.000 Euro Schulden, aber trotzdem schlimm genug. Trotzdem schlimm genug. Was machst du im Moment beruflich? Chronisch kranker, schwerbehinderter Frührentner. Aufgrund dieser Geschichte? Also ich war davor schon ein bisschen krank, aber hat definitiv noch einiges obendrauf gesetzt. Ich wiederhole nochmal, du bist 33 Jahre erst alt. Ja. Wenn ein Mensch einem anderen Menschen so zusetzt und dahinter nur eine perfide Bosheit offensichtlich steckt, was empfindet man dann? Was empfindest du für diesen Menschen? Für diesen Menschen kann man dann irgendwann eigentlich nichts weiteres als Hass irgendwie empfinden bei dem ganzen Schaden, den er hinterlassen hat. Ja. Unverständnis irgendwo, natürlich. Aber was anderes fällt dann dazu auch nicht mehr ein. Gab es Momente, wo du dich zumindest in deinen Gedanken außerhalb unserer Rechtsstaatlichkeit begeben hast, dass du überlegt hast, du weißt doch, was ich vielleicht anspiele? Ja, das habe ich ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit hier ist gerade, aber... Du hast es ja nicht gemacht, es geht ja um eine Überlegung, die vielleicht sogar menschlich, allzu menschlich wäre, deswegen kannst du es ja erzählen. Ich habe auch, als ich zur Polizei dann mal gesagt, eigentlich wäre es doch besser, wenn ich mich an Bandidos, Siddhartha oder Hells Angels wende, weil genau. Die haben die Polizei hat ja schon 2 Gefährdeansprachen gemacht, aber die waren ja eher animierend als abschreckend. Erklärst du kurz, was Gefährdeansprachen sind? Also wenn jetzt jemand wiederholt durch Bedrohung und so weiter auffällt oder Strafanzeigen bekommt, dann geht die Polizei zu der Person nach Hause oder in den Laden, mhm. um mal zu sagen, das geht so nicht. Mhm. Aber ja, das scheint sehr wenig zu wirken. So, jetzt sagst du der Polizei, ich hole mir die Hells Angels oder die Bandidos, zahl denen was und dann ist die Sache erledigt. Wäre doch eigentlich eine gute Idee, oder? Hast du der Polizei das so gesagt? Ja. Was haben die geantwortet darauf? Lustige, das ist überhaupt ein der Knaller, weswegen ich anrufe. Ich war mehrmals auch in der Notaufnahme, Krankenhaus, Arzt und so weiter. Und dann wurde ich aus der Notaufnahme vom Psychiater entlassen und der hat gesagt, geh zur Polizei. Und ich bin jetzt gerade in ein kleines Dorf gezogen. Jedes Frittenbude hat längere Öffnungszeiten als die Polizeiwache hier. Mhm. Da habe ich 110 gerufen. Mhm. Und nach einem Gespräch meinte dann so hin und her dann der Polizist, ich sollte doch zu einem Psychiater gehen. Als ich ihm dann gesagt habe, dass mich der Psychiater gerade vor 45 Minuten zur Polizei geschickt hat, da war dieses Gespräch dann auch vorbei. Gekommen sind sie allerdings nicht. Also der Psychiater hatte das zu dir wegen dieser Angelegenheit gesagt. Ja. Der hat gesagt, wenden Sie sich an die Polizei, ich kann Ihnen als Psychiater gar nicht da groß weiterhelfen. Dann rufst du die Polizei an, die Polizei sagt, gehen Sie zum Psychiater. Na super. Genau, und weiter bin ich seitdem immer noch nicht. Du wirkst bei all dem, so wie du erzählst, noch relativ frisch und gelassen, aber das wird wahrscheinlich täuschen. Ja, das ist, egal wie groß der Schmerz ist, immer zu lächeln, das ist ganz hart antrainiert. Und da laufe ich auch kräftemäßig hart an der Grenze, aber jetzt, und das schon seit längerem. Aber jetzt im Ernst, hast du das ernsthaft mal überlegt, dich in den illegalen Bereich zu begeben, um Ruhe zu finden? Nein, ich habe, Eskalation geht ja immer in zwei Richtungen. Ich habe was ganz anderes gemacht. Ich bin wiederholt ins Ausland geflüchtet. Mhm. Und ich war dann halt bei einer Sache auch mal, bin ich zur deutschen Botschaft gegangen, gesagt, guck mal hier, Problem mit Bankbetrug und Identitätsdiebstahl. Hat die deutsche Botschaft dann erstmal gesagt, da sind wir nicht verantwortlich, da sind wir nicht zuständig, du bist jetzt in einem anderen Land, du gehst hier zur Polizei. Mhm. Habe ich auch gemacht, die haben das dann an Interpol weitergegeben und so weiter. Dann bin ich wieder zur Polizei und habe nicht Gewaltschutz, sondern Polizeischutz beantragt. Wenn ein ausländischer Bürger Polizeischutz beantragt, dann ist es gleich politischem Asyl. Mhm. Meine Begründung war das andauernde und wiederholte Versagen der deutschen Justiz. Und zu was hat das dann geführt? Noch mehr Probleme. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt aus Deutschland telefonieren. Du hast es ja angedeutet gerade. Das heißt, du hast kein Asyl in diesem Land bekommen. Nein. Ich habe jetzt eine ganze Menge von meinen Sachen da und kann da jetzt auch nicht wieder hin, weil das ist außerhalb der EU. Aber ich wohne jetzt direkt an der Grenze. Das heißt, ich kann von hier auch in 10 Minuten bin ich außerhalb von Deutschland. Ja, dennoch wäre ja vielleicht in der Tat zu überlegen, eine komplette Umsiedlung in ein ganz anderes Land, wenn das möglich ist. Ja. Wäre vielleicht die Rettung. Ich habe gestern meine Wohnung hier gekündigt, in 2 Monaten bin ich wieder weg. Wie gesagt, ich habe in den letzten 5 Jahren 12, 14 Adressen gehabt, ich weiß es nicht mehr. Ich bin schon durch mehrere Länder durch. Lebst du alleine? Ja. Das wäre ja noch schlimmer, wenn du jetzt noch Familie hättest und Kinder hättest. Das wäre fast unmöglich, ja. Aber ich bin wirklich entsetzt darüber, was du da sagst. Wird das irgendwann enden? Das ist ja auch einer der Gründe, weswegen ich hier zurückgekommen bin. Ich bin dann zur Polizei gegangen und habe die gefragt, ob die was machen können. Dann hieß es erst, ohne eine gerichtliche Gewaltschutzanordnung können wir gar nichts machen. Mhm. Dann habe ich die beantragt, die auch bekommen. Und wie gesagt, das am Telefon an der Polizei auch gesagt, aber die interessiert es dann eher weniger. Das ist, ja. Hattest du in diesem Fall auch mit dem Weißen Ring Kontakt? Ja, hatte ich. Ich hatte das erste Mal vor 5 Jahren mit denen Kontakt, das letzte Mal vor 2 Wochen. Mhm. Ich muss sagen, besonders hilfreich waren die nicht. Könnt ihr mir vorstellen, dass der Fall auch so kompliziert ist und so vertrackt, dass selbst die, die gute Arbeit leisten, da in dem Fall auch überfragt sind, was man machen kann. Ja. Das war halt früher konnten die mir nicht helfen, weil ich war gewerbebetreibend und das fing ja alles auf der Gewerbeschiene vor Gericht an. Mhm. Und hat nicht in diesem Strafrechtbereich und da können die dann auch mit Kosten etc. gar nicht helfen. Maurice, was war deine Hoffnung bezüglich deines Anrufes hier? Weil ich und wir werden dir nicht helfen können, das ist dir klar. Das ist mir schon klar. Nee, das eventuell. Das ist ja immer so unsere Notsituation. Was ich jetzt zum Beispiel auch gemacht habe, ich habe euch ja auch eine E-Mail geschickt, ich habe unter einem Pseudonym die Geschichte im Internet veröffentlicht. Mhm. Bis vor einem Jahr zumindest. Da fehlt jetzt halt noch ein Teil, das letzte Jahr, aber die ersten Jahre so, Zusammenfassung. Und einfach auch eine Öffentlichkeit, Bewusstsein dafür schaffen, dass Stalking zwar seit 2007 ein Gesetz ist, Paragraph 238 Nachstellung, aber es wird nicht angewendet. Und es hat zum Beispiel eine kleine Stadt wie Bremen, hat speziell geschulte Polizisten in den Wachen, die Ansprechpartner sind. Ah ja. Ich hatte jetzt in Berlin das Problem, ich habe mit 55 oder 60 verschiedenen Polizeibeamten mich unterhalten. Mhm. Da weiß doch keiner, was der andere gedacht hat oder geschrieben hat oder was auch immer. Gut. Und Dann nehme ich das mal so auf, dass das in die Öffentlichkeit soll und dass so ein eklatanter Fall, vor allen Dingen mit dem konkreten Hinweis, dass es eigentlich geschulte Polizisten geben muss, überall, die dann diesen Fällen nachgehen und sich da reinknien können. Wie gesagt, dass man dann nachts die Polizeiwache schließt und keine Polizeiwagen oder Polizisten hat, die dann vorbeikommen können. Ja. Das ist ein großes Problem auf dem Land ist das. Dennoch frage ich in diesem Fall auch mein Publikum, wer vielleicht eine Idee hat für Maurice. Maurice hat sehr viel gemacht. Ja, 7 Jahre hat er jetzt schon hinter sich. Also kommt jetzt nicht mit so 0815 Ideen, sondern da muss schon ein bisschen mehr Substanz dran. Also wer eine Idee hat, vielleicht auch ein Jurist oder weiß ich was, meldet sich bitte bei uns, wir stellen den Kontakt her. Ich hoffe sehr, Maurice, dass du bald deine Ruhe findest und Frieden, wie und wo auch immer. Ja. Wenn was Interessantes bei uns reinkommt, richten wir es gerne, dann leiten wir es gerne an dich weiter. Okay, danke. Alles Gute, wirklich von Herzen wünsche ich dir. Danke, tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 Rosi 54. Guten Morgen, Rosi. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Rosi. Ist schön, dass man mal mit dir reden kann. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich. Um was geht's denn? Es geht um meinen Freund. Der liegt seit 3 Wochen im Krankenhaus. Uiuiui. Was ist los? Der hatte als Kind eine Laugenverätzung. Er hatte ein Ausgussreinigungsmittel, Abflussreinigungsmittel aus Versehen getrunken. Mhm. Der war damals 2 Jahre. Ah. Danach war er 5 Jahre als Kind im Krankenhaus, wurde immer wieder operiert. Er hatte mir erzählt, 3-mal Nahtoderlebnisse, dass er praktisch an der Decke oben, von der Decke aus gesehen hat, wie man an ihm rumgeschnippelt hat. Dieses Nahtoderlebnis, diese Erlebnisse hatte er schon als Kind dann? Als Kind, ja. Er war damals 2 Jahre. Mhm. Ja, oder und älter, ne, wenn er so lange im Krankenhaus war. Ja, er mit 2 Jahren hat das erwischt. Genau, da fing das an, ja. Und das Blöde war, die haben ihm dann, wie es damals halt so war, Milch, Hausmittel gegen alles zu trinken gegeben und dadurch ist halt alles verklebt. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Haben ihm Milch zu trinken gegeben danach. Nichts zu trinken. Die Eltern. Mhm. So. Und durch das wurde praktisch das noch schlimmer. Dein Freund ist heute wie alt? Der ist genauso alt, der ist 54. 54, jetzt ist er seit 3 Wochen im Krankenhaus. Er ist seit drei Wochen im Krankenhaus, weil sich das Ganze halt entzündet hat. Also er hatte damals dann ein Stück Darm aus Speiseröhre gekriegt. Mhm. Hat das denn im Laufe der letzten Jahrzehnte, ging es denn da so einigermaßen? Es ging, er hatte halt immer wieder mal Probleme beim Essen, dass er es nachdrücken musste, weil die haben ihm das praktisch über die Rippen gelegt, die Speiseröhre. Kann man sich gar nicht so vorstellen. Weil damals ja eben die Technik eigentlich ganz anders war. Wie brach denn das jetzt vor 3 Wochen wieder aus? Das hat jetzt schon längere Spiele, er hatte Fisteln gekriegt. Fisteln, da kamen eben Eiter raus, teilweise eben Speisereste. Und die Fisseln gab es in der Speiseröhre oder im Restmagen? Die waren außerhalb praktisch und zur Speiseröhre hin, zu Öffnungen. Jetzt haben sie ihn, der war dann vor Weihnachten schon mal im Krankenhaus, da haben sie das geweitet. Hat er denn überhaupt noch ein bisschen Magen? Magen hat er noch. Bitte? Es wurde ein Teil, glaube ich, vom Magen entfernt, aber er hat noch einen Magen. Er hat noch einen Magen. Den hat er noch. Wie geht's denn heute? Ganz frisch? Sehr schlecht. Sehr schlecht. So schlecht, also, dass man sich Sorgen machen muss? Ja. Ja. Vor allen Dingen, die Ärzte haben halt Angst, dass er ein Multiorganversagen kriegt, dass der Körper halt irgendwann nicht mehr mitmacht. Also kann man das jetzt so für einen Nichtmediziner so erklären, dass da, wo die Speiseröhre ist, am Ende der Speiseröhre alles voller Eiterfisteln ist? Ja, die haben die Speiseröhre neu gemacht, also wieder ein Stück Dickdarm genommen und haben das wieder unter die Rippen gelegt, nur an dem Stück, also wo es am Hals angenäht worden ist, also das, was zur Speiseröhre, was noch halt da ist von der alten. Na, ich meine, die Gefahr besteht durch die veralterten Fisteln, oder? Die sind jetzt praktisch außerhalb. Weswegen könnte denn das Multi... Die entfernen die Fisteln, weil das die Haut wäre da nicht mehr da gewesen. Also auf jeden Fall, wir werden es nicht richtig verstehen, aber wir ahnen schon, dass dein Freund, dass der ein schwer geschädigter Mensch ist. Ja. Und wenn du sagst, dass man jetzt Angst um sein Leben hat, ein Multiorganversagen sogar vermutet wird, kann man sich vorstellen. Er hat eine schwere Sepsis gekriegt, also eine schwere Blutvergiftung. Ja, das kommt dann wahrscheinlich durch das Ganze, weil halt, ja, das undicht, also diese Naht undicht worden ist. Ist er denn ansprechbar? Zusammengenäht haben. Ist er denn ansprechbar im Moment? Er, wie soll ich sagen, im Moment liegt er wieder im künstlichen Koma. Ach so. Er wurde heute nochmal operiert. Oh ja, dann ist es aber schon wirklich sehr ernst, wenn Sie ihn jetzt auch noch in ein künstliches Koma gelegt haben. Das ist ein paar Mal, also der wurde am Donnerstag vor 3 Wochen wurde operiert. Es ist gemacht worden mit einer 13-stündigen Operation. Dann war es eigentlich, hat es eigentlich gut ausgesehen. Also er war damals ansprechbar am Anfang. Dem ging es eigentlich ja relativ gut, den Umständen entsprechend. Aber es ist jetzt wieder ein bisschen schlechter geworden. Sehr schlecht worden. Und was kann man denn jetzt? Er kam dann auf Station am Dienstag vor 2 Wochen. War da vielleicht ein paar Stunden und dann kam er wieder auf die Intensivstation. Was kann man denn jetzt überhaupt noch machen? Hoffen. Ach, nur hoffen. Das heißt, hoffen, dass das einfach besser wird, dass die Entzündung zurückgeht. Es gibt keine weiteren chirurgischen Eingriffe, das kann man nicht machen. So weit können sie eigentlich gar nichts mehr machen. Das Einzige, der hat jetzt so einen Schwamm, so einen Vakuumschwamm, der praktisch diese ganzen Entzündungen, diese ganzen Dinge aus dem Körper rauszieht. Das klingt alles sehr schwierig und sehr schlimm für deinen Freund. Das tut mir sehr leid. Wahnsinnig schwierig. Ja. Das tut mir sehr leid, Rosi. Wie lange seid ihr denn schon zusammen, ihr beiden? 12 Jahre. Und jetzt die ernste Situation. Du gehst jeden Tag wahrscheinlich ins Krankenhaus? Ich bin jeden Tag 1 bis 3 Stunden im Krankenhaus. Ist auch gut so, auch wenn er im künstlichen Koma liegt. Man weiß nie, ob die Menschen das nicht doch irgendwie mitbekommen. Und ich meine, er war ja, sie haben ihn ja schon zurückgeholt vom Koma. Er ist künstlich beatmet worden, dann haben sie ihn, also diese Narkose zurückgesetzt. Dann hat er, meint er muss da diese, weil er irgendwo überhaupt nicht mehr weiß, wo er ist. Da hat er sich den Schlauch aus dem Hals gezogen von der Beatmungsmaschine. Hat auch ein paar Tage das durchgehalten, also ohne, dass man ihn wieder beatmet. Aber es ging halt nicht mehr und jetzt hat er einen Luftröhrenschnitt bekommen heute. Aber heute wieder 2 Stunden in der OP. Ja. Wir drücken alle die Daumen, die jetzt zugehört haben. Wir drücken, ich hoffe, dass irgendwann einmal wieder besser wird, dass er es schafft. Ja, wir drücken ihm die Daumen, dass er es schafft, dass er über den Berg kommt und dass er wieder einigermaßen fit wird. Hoffen wir alle. Alles Gute von Herzen und ich danke wie dir. Gesagt, wir drücken euch wirklich die Daumen. Alles Liebe. Alles Gute. Danke. Tschüss, Rosi. Ciao. Tschüss. 1.22 Uhr haben wir. Jetzt möchte ich euch gerne hinweisen auf unser Thema morgen. Das Thema morgen heißt Tiere. Und ich möchte gerne morgen mit Leuten, also wir können rund um das Thema Tiere sprechen, aber im Speziellen möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die durch ein Tier schwer verletzt wurden, zum Beispiel durch einen Unfall oder eben auch durch einen Angriff. Dann gerne mit Leuten, die durch ein Tier vielleicht sogar jemanden verloren haben. Und mit Menschen, die durch ein Tier sonst großes Leid erfahren haben. Also Leid auslösen kann eine kleine Zecke. Leid auslösen kann auch eine Biene oder eine Schlange oder sonst irgendwie ein Wildtier. Wenn man auf Reisen ist, vielleicht ist euch irgendetwas sehr Schlimmes mit einem Wildtier passiert. Und ich möchte morgen mit Tierhassern sprechen. Es gibt ja in unserer Gesellschaft viele Menschen, die eben keine Tiere mögen, sondern Tiere hassen. Und mit so einem Menschen würde ich morgen auch gerne sprechen. Also ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder gerne morgen ab 0 Uhr anrufen und vor der Sendung kostenfrei euch hier anmelden oder auch während der Sendung. Unser Thema morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Tiere. Hier ist Kai. Kai ist 19. Guten Morgen, Kai. Guten Morgen, Domian. Hallo, Kai. Kai, weswegen hast du dich gemeldet hier? Ich habe mich gemeldet, weil ich Beziehungsprobleme mit meiner Freundin habe. Mhm. Und zwar, das ist im sexuellen Bereich. Wie lange bist du denn mit deiner Freundin zusammen schon? Seit einem Jahr und drei Monaten. Ein Jahr und? Drei Monate. Drei Monate. Mhm. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 21 Jahre alt. Und diese Probleme sind sexueller Natur, sagst du. Erzähl mal ein bisschen genauer, was es ist. Also, folgendermaßen. Meine Freundin hat seit Anfang unserer Sex, also unserer, wie soll ich sagen, unserer Aktivitäten starke Schmerzen, wenn wir halt den Akt vollziehen. Mhm. Und hat sie starke Schmerzen, wenn ihr miteinander schlaft? Genau, und es liegt nicht an ihr, es liegt an mir. Ich hatte schon mal eine Freundin und ihr war das nicht so extrem, da sie erfahrener war. Nur meine Freundin war Jungfrau und ich habe, wie kann ich es ausdrücken, einen ausgeprägten Genitalbereich und von der Decke her. Und daher haben wir halt Probleme mit unserem. Ich muss das also ein bisschen wiederholen, weil die Leitung irgendwie etwas schlecht ist. Es knackt immer so. Vielleicht könntest du, wenn es möglich ist, irgendwie in die Nähe eines Fensters gehen, dann können wir besser sprechen. Du, habe ich das recht? Moment. Okay, jetzt bin ich am Fenster. Ja. Du hast gerade gesagt, das liegt an dir, weil du einen ausgeprägten Genitalbereich hast. Hast du das gerade so gesagt? Genau, ja. Das heißt, du hast einen übergroßen Penis. Ja, also ich habe einen dickeren Penis als gewöhnlich, also als normalerweise. Und damit kommt halt meine Freundin nicht klar. Achso, und das tut deine Freundin dann weh, wenn ihr miteinander schlaft? Genau, ja. Welchen Umfang hat denn dein Penis? Ich habe gerade extra nochmal gemessen, also für die Sendung. Es liegt so bei 15,5 Zentimeter. 15 Zentimeter Umfang? Genau, genau. Das ist schon sehr, sehr groß. Und aber in der Länge nicht übermäßig. In der Länge ist es ungefähr so normal Größe. Bisschen kleiner vielleicht. Ja. Was findest du normal? Also wie groß, wie lang ist er ungefähr? Damit ich mir ein Bild machen kann, deswegen frage ich. Das habe ich jetzt nicht gemessen, aber ich schätze mal so 15 Zentimeter. Okay. Mhm. War das Problem von Anfang an so stark, als du mit deiner Freundin zusammengekommen bist? Genau, am Anfang wollte sie gar keinen Geschlechtsverkehr mit mir haben. Daher haben wir uns erstmal nur oral und mit den Händen befriedigt. Mhm. Ist sie zurückgeschreckt vor deinem Penis, als sie es gesehen hat? Ja, kann man so sagen, ja. Ja. Hast du ähnliche Erfahrungen mit anderen Frauen auch schon gemacht? Ja, ich hatte, wie gesagt, die Freundin davor. Die hatte keine Probleme damit. Sie war weiter unten, sage ich mal so. Mhm. Und sie war halt auch erfahrener und sie konnte schon damit umgehen, ja. Also, das Problem hat von Anfang an bestanden. Deine Freundin war ein bisschen zurückhaltend, um nicht zu sagen ängstlich. Und als sie es dann ich habe sie nicht verstanden, die Verbindung ist jetzt irgendwie. Ach, jetzt kannst du mich auch schon nicht mehr verstehen. Jetzt geht's wieder. Ja. Also deine Freundin hat sich sehr zurückgehalten und war auch ängstlich, weil sie Angst hat, es könnte ihr wehtun. Und genauso ist es dann auch passiert. Genau, ja. Mhm. Wie sieht denn überhaupt eure Sexualität jetzt im Moment aus? Also seit drei Monaten haben wir keinen richtigen Geschlechtsverkehr mehr. Mhm. Ich befriedige sie meistens mit einem Dildo. Und es ist halt, ich finde es peinlich für mich. Und das ist peinlich, ja, das ist peinlich für dich? Ja, also ich schäme mich schon dafür, dass ich meine Freundin nicht richtig befriedigen kann, ja. Beziehungsweise nicht richtig mit meinem Geschlecht teilen. Na gut, da muss man sich ja nicht schämen, da kannst du ja nichts für, wenn das nun mal so ausgeprägt bei dir ist. Das ist ja keine Schuldfrage, da muss man ja nicht schamhaft sein. Ja. Du machst das bei ihr mit dem Dildo, in der Hoffnung auch, dass sie sich vielleicht ein bisschen trainiert und genau. dass es dann irgendwann doch klappt mit dir. Genau, vor circa einem Monat habe ich ein bisschen dickeren Dildo gekauft. Mhm. Sie hatte schon vorher einen, der ist ein bisschen kleiner. Und dann haben wir halt, wollten wir halt Stufe für Stufe weitergehen. Mhm. Und nur sie kommt halt immer noch nicht momentan. Was hast du denn sonst überlegt zu tun? Meine Freundin hat mal recherchiert im Internet Und die hat mir eine Penisverkleinerung vorgeschlagen. Eine Penisverkleinerung? Genau, das, ich habe das irgendwo gelesen und ich war damit ganz und gar nicht einverstanden. Ich habe da sehr allergisch drauf reagiert, weil ich sag mal so, ich möchte mich an mir herumschnibbeln lassen. Mhm. Und ja, und wir haben bis jetzt noch keine andere Lösung gefunden. Also Kai, soweit ich das weiß und beurteilen kann, ist davon auch dringend abzuraten. Ich glaube, das ist nach wie vor so, dass es keine seriöse chirurgische Methode gibt, das zu tun. Und die das anbieten, das ist mit größter Vorsicht zu genießen, weil es Komplikationen, Verunstaltungen und so weiter geben könnte. Also ich glaube, das ist keine Option. Das sollte man gleich zur Seite schieben. Überhaupt grundsätzlich, warst du denn mal bei einem Urologen zum Beispiel und hast dich mal beraten lassen, was der meint? Nein, noch nicht. Ich wollte erstmal mit einer Person sprechen darüber, mit einer Person wie dir. Und dann wollte ich erst den nächsten Schritt machen. Mhm. Und erstmal. Ich vermute mal, dass der Urologe dir auch nicht viel anderes sagen wird. Aber natürlich ist ein Besuch durchaus ratenswert. Da muss man sich auch nicht schämen vor einem Urologen, der beschäftigt sich ja den ganzen Tag mit diesen Themen. Ja, das Ding ist nur, das bereitet mir auch psychologisch schon Bedenken und. Klar. Also ich finde dann viel ratsamer. Ich meine, ihr habt das ja schon mal jetzt clever überlegt da mit dem Dildo. Das finde ich eine ganz pfiffige Idee, das sich da so ran zu trainieren. Ja. Darüber hinaus wäre vielleicht mal eine Sexualberatung nicht schlecht, zu der ihr beiden geht für ein, zwei Sitzungen mal. Okay. Da sitzt ein Sexualtherapeut oder ein Arzt, wie auch immer das besetzt ist, und dann kann man in Ruhe das nochmal besprechen, wie man da vorgeht. Von einer chirurgischen Geschichte, lass bloß die Finger. Ja, also ich habe mich einmal darüber informiert, über dieses, über diese Verkleinerung. Und da habe ich halt Ähnliches gehört. Das kann nur schlecht ausgehen meistens. Ja. Und dann habe ich auch gleich gesagt, nee, das möchte ich auf keinen Fall. Ja. Also Kai, wir werden dir jetzt mal eine Sexualberatungsstelle in deine Umgebung geben, an die Hand geben, wo ihr vielleicht hingehen könntet. Ansonsten macht mal so weiter wie bisher. Ich finde, ich sag's nochmal, es ist kein Grund, dass du dich schämen musst. Ich verstehe, dass das natürlich ein Problem ist und unbefriedigend ist. Aber dafür muss man sich nicht schämen. Und vielleicht gibt es ja doch jetzt einen Weg, dass ihr euch so aneinander gewöhnt, dass es dann doch eine befriedigende Situation wird. Lieber Kai, ich bitte dich aufzulegen und du wirst zurückgerufen von meiner Psychologin, der Sabine, und die gibt dir dann die Adressen. Okay? Ach klar, eine Sache noch. Ich wollte nur sagen, ich bin echt ein großer Fan und wollte mich bedanken für das Gespräch und immer weiter so. Also, ich finde es echt super. Danke dir, Kai. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Daniela. Daniela ist 42. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Daniela, über was reden wir beide? Ja, ich wollte dir mal erzählen, wie es mir vorgestern ergangen ist. Und zwar habe ich eine schwere Blutvergiftung bekommen und bin dann, also ich wusste das nicht, ich war zu Hause, mir ging es ziemlich schlecht. Mhm. Ich hatte so Fieber ein bisschen und ja, Durchfall und so grippeartig irgendwie so ein bisschen. Ja. Ja. Und dann bin ich dann montags in die Arztpraxis und da bin ich dann zusammengebrochen und die haben mich dann direkt ins Krankenhaus. Was? Und hier in der Nähe vom Krankenhaus war also kein Platz, weil die nicht wussten, ob ich ansteckend bin. Mhm. Ja, und dann bin ich in ein anderes Krankenhaus, ziemlich, also ein bisschen weiter weg. Ja, und abends kamen die dann, also da ging es einigermaßen noch, da bin ich auch noch selber gegangen und so. Ja, und dann bin ich dann abends, kamen die rein und sagten, ich müsste auf die Intensivstation, ich wär in einem ziemlich schlimmen Zustand. Mhm. War dir dann zu diesem Zeitpunkt schon, wahrscheinlich nicht, was die Blutvergiftung ausgelöst hat? Nein, du wusstest ja noch gar nicht, dass es eine Blutvergiftung ist. Ich wusste gar nicht. Ich verstehe, ja, erzähl mal weiter. Ne? Ich habe auch, die wissen bis heute nicht, wovon das kam. Aha. Also das ist bis heute nicht raus, wovon das kam. Die haben mit der Charité in Berlin zusammengearbeitet, die haben mit München zusammengearbeitet, mit Köln der Uni, überall, und die wissen bis heute nicht, wovon das kam. Die haben untersucht, ich habe einen Kater, dann haben die untersucht, ob das davon kam, ob der mich halt gekratzt hat oder sowas. Zecken haben sie untersucht, alles Mögliche so. Und es ist immer noch nicht raus, wovon das kam. Wie lange warst du denn im Krankenhaus zur Behandlung? Ja, das ist das Problem gewesen. Also ich war dann, bin dann, also als die mich zur Intensivstation geholt hatten, bin ich dann unten vor der Tür von der Intensivstation, bin ich schon irgendwie eingeschlafen. Und von dem Zeitpunkt an weiß ich nichts mehr. Ich bin dann, also denke mal, dass meine Mutter sagt, es war ein künstliches Koma. Also ich bin dann wohl auch ins Koma gefallen, aber die haben dann auch ein künstliches Koma, mich ins künstliche Koma gelegt. Und da war ich ja ungefähr 4 Monate im künstlichen Koma. Du warst 4 Monate im künstlichen Koma? Ja. Warum haben die dich so lange im Koma gelassen? Ja, weil die das nicht, die konnten das Fieber nicht sinken. Die haben das Fieber nicht runtergekriegt. Ich hatte teilweise über 40 Fieber. Die haben mit Eis versucht, die haben Medikamente versucht. Das hat nichts angeschlagen, das Fieber ging überhaupt nicht runter. Die haben wahrscheinlich währenddessen deinen ganzen Körper auf den Kopf gestellt, um die Ursache zu finden, und haben nichts gefunden. Nein. Du warst eigentlich kerngesund. Nein, ich hatte vorher Diabetes. So ja gut, dann, aber davon kommt das nicht. Nein. So, aber ich hatte aber auch, wie gesagt, also ich weiß, sie wissen nicht, wovon das kam. Die wissen es immer noch nicht. Als du dann, die haben dich dann nach 4 Monaten rausgeholt aus dem Koma? Ja, ich glaube, die haben mich rausgeholt. Und ja. Wie ging es dir zu dem Zeitpunkt dann, als du wach wurdest? Ja, ja, das Schlimme daran war, dass ich mir auf dieser Intensivstation auch noch einen Dekubitus geholt habe. Also mein Hintern, ich hatte dann, ja. Das heißt, also, schlechte Pflege. Ja. Das darf aber nicht passieren auf einer Intensivstation. Nee, eigentlich nicht. So, ne, das hängt auch noch nach. Also das hatte ich auch noch in der Reha. Und meine Mutter, obwohl die überhaupt nichts mit Pflege zu tun hat eigentlich, hat das sogar wieder zugekriegt im Nachhinein. Also die haben schon in der Reha daran gearbeitet, und im Krankenhaus haben sie mir dann auch Haut abgetragen, also so kaputte Haut abgetragen. Wir erklären nochmal, für die, die es vielleicht nicht wissen, du hast dich durchgelegen und du hast rohes Fleisch gehabt am Po oder am Rücken. Oder Im Loch im Hintern praktisch. Ein Loch im Hintern, genau. Ja. Ja, was extrem schmerzhaft ist und extrem schlimm. Und das tat sehr, sehr weh. Ja. Und das tut auch immer noch ein bisschen. Also je nachdem, weil die Haut da noch sehr, sehr dünn ist, drückt das auch noch so ein bisschen. Ne? Je nachdem, wie ich mich hinsetze und so. Ich habe auch noch, also ich kann noch nicht so gut laufen wieder. Ich bin dann wo ich aufgewacht bin, hatte ich dann auch so eine Kanüle im Hals drin. Also dieses Luftröhrenschnitt hatten die mir gemacht. Aber das Fieber war da weg? Nee, auch nicht so ganz. Nicht ganz. Nee, aber es ist runtergegangen. Also es war nicht mehr so, ich wurde auch dann nicht mehr beatmet. Also die haben dann nach einer Zeit die Kanüle rausgenommen. Ja gut, doch, das Fieber war eigentlich, doch, das haben sie schon geschafft. Also, das heißt... Mit Cortison. Das heißt, mit Hilfe der Medikamente hat sich der Körper dann aber selbst regeneriert wieder. Ja. Ja, das Schlimme daran ist, dass die mir das Cortison ja geben mussten. Da können sie ja nichts dran machen. Aber dadurch habe ich jetzt auch noch einen grauen Star gekriegt. Ach Gott. Ja, das kann aber operiert werden. Also das eine Auge ist jetzt schon operiert. Jetzt machen wir noch das andere. Ich kann jetzt besser sehen als vorher. Also es ist ganz toll. Ich sehe wieder Sachen, die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Aber du bist jetzt heute wieder einigermaßen fit, abgesehen von... Ja, ich kann noch nicht so gut laufen. Also ich laufe, hier in der Wohnung laufe ich. Ich habe mit dem Gleichgewicht sehr Schwierigkeiten. Und das war vorher nicht? Nee. Ich konnte ja vorher ganz normal laufen. Also so ein bisschen, ne? Ich hatte so ein bisschen mit dem Fuß Schwierigkeiten und so. Also ich hatte schon einen Stock, aber den Spitzfuß habe ich durchs Lagern auch bekommen. So, ne? jetzt warst du offensichtlich da in sehr kundiger Fachhand, abgesehen von der Pflege auf der Intensivstation. Ja, also die haben wirklich sich sehr bemüht. Ja, ne? Und es gibt, lass mich nur fragen, es gibt keinerlei Spekulationen. Nein. Die wissen es wirklich nicht. Du warst doch nicht vorher im Ausland. Nein. Du warst doch nicht im Zoo. Nein, gar nichts. Du hast keinen Kontakt mit wilden Tieren gehabt. Nein. Nee, ganz normal mit meinen Haustieren nur. Kann das da eher doch vielleicht rühren durch die Haustür? Nein, sie haben es ja untersucht. Die Katze hat nicht gekratzt. Mhm. Und gar nicht. Also vom Kratz von den Haustieren kam es nicht. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, dann bin ich, ich konnte mich auch nicht mehr bewegen, also nicht mehr laufen und so, weil die ganzen Muskeln ja abgebaut haben. Mhm. Ich hatte also an den Beinen und Armen überhaupt keine Muskeln mehr. Ja, und dann bin ich kam auch nicht mehr an meinen Nachttisch richtig dran. Aber das Schlimmste war, dass ich ja dieses multiple Organversagen hatte und ich durfte nichts trinken, dadurch, dass ich Nierenversagen hatte. Mhm. Und das kann ich dir sagen, also ich kam mir vor wie in der Wüste. So, ne? Weil da war es auch voriges Jahr im Sommer war es ja auch so heiß und ich durfte nur 1 Liter Wasser am Tag trinken. Und Liter Wasser geht ja noch. Ja, aber wenn du Durst hast und jeder Tropfen Wasser ist, jeder Tropfen Wasser, da bettelst du praktisch drum. Mhm. So, ne? Du liegst da und du hast so einen Durst, du hast ohne Ende war das. Also das habe ich als sehr schlimm empfunden. So, ne? Hast du an diese 4 Monate Koma irgendeine Erinnerung? Ich habe sehr wilde Träume gehabt. Also das war schon ein bisschen Jeck, was ich da geträumt habe. Also ich habe Leute im Schrank stehen sehen und die haben mir auch Medikamente gegeben, so, ne? Mhm. Also die haben mir Psychopharmaka gegeben. Mhm. Also sagt meine Mutter so, ne? Also ich habe das auch nachgelesen, so. Also da, ich habe Leute im Schrank stehen sehen. Ich habe meinen Freund irgendwo gesehen, der war irgendwo, der war da gar nicht. Die Situation war ja wahrscheinlich zwischendurch lebensbedrohlich. Ja, ne? Ja, ja, die wollten die Maschine abstellen. Ah ja. Ja, die wollten ein paar Mal die Maschine abstellen und meine Mutter hat Gott sei Dank, das kann ich auch nur jedem raten, dass er das macht. Ich hatte eine Patientenverfügung und meine Mutter hatte die durfte das. Die hat sich dann geweigert, die abzustellen, die Maschinen, und hat gesagt, das machen wir nicht. So, die haben die zwar dann angeguckt und haben, also so mitleidig, und haben dann immer gesagt, ja, ja, ist gut so, ne? Das heißt, deine Mama hat dir das Leben gerettet? Ja, meine Mutter hat mir erst das Leben gerettet, jetzt noch. Also die ist jetzt noch immer für mich da und... Wie alt ist deine Mutter? Sie ist 60. Oh, da hast du eine junge Mama. Ja, die hat mich sehr früh gekriegt, aber wie gesagt, also die tut alles für mich, die ist... Daniela, du hast gerade nochmal einen interessanten Hinweis gesagt, den ich gerne hier auch immer wieder sage, dass die Leute, auch ganz junge Leute, sollen eine Patientenverfügung sich in den Schrank legen. Ja. Das ist unter Umständen lebenswichtig, wie du es gerade beschrieben hast. Das sind ein paar Klicks im Internet, kann man sich das runterladen, man füllt das aus und dann legt man zur Seite. Man macht es nicht gerne, weil man sich mit einer Situation beschäftigt, die man eigentlich nicht haben will. Ja, aber es ist wichtig, es ist wirklich wichtig, weil sonst wäre ich nicht mehr am Leben. So, ne? Ich verstehe. Und die hat, wie gesagt, also dann bin ich dann in die Reha gekommen und die haben mich dann wieder auf die Beine gestellt und die Muskeln versucht wieder aufzubauen. Mhm. Dann musste ich an so einem komischen Ding laufen, das ist so eine Stange, da sind zwei so eine Griffe dran, da musste dann versuchen zu laufen. Mhm. Ja, das habe ich dann geschafft, ja, dann ging ich dann nachher mit dem Rollator. So, und jetzt kann ich halt hier wieder in der Wohnung eigentlich ganz gut laufen. Mhm. Also nur, ich habe noch, ich komme nicht so weite Strecken, die schaffe ich noch nicht. Ja. Da habe ich sogar, das kann ich auch nur sagen, meine Krankenkasse, die hat mir alles genehmigt, was ich wollte bis jetzt. Mhm. Ich habe sogar einen Elektrorollstuhl bekommen. Ah, super. Aber du wirst dich so trainieren, dass du vielleicht in einem halben Jahr hoffentlich dann auch wieder normal gehen wirst. Ja, ich habe einen Physiotherapeut. Daniela, das war ja jetzt ein ganz, ganz massiver Einschnitt in deinem Leben. Ja. Du warst ja am Abgrund. Du hast schon runtergeguckt. Ja. Was hat das jetzt für eine Folge für dein Leben? Also ich kann das jetzt nur so sagen, dass mein Lebenswandel hat sich insofern verändert, dass ich nicht mehr so viel, wie soll ich das sagen? Also ich habe vorher in den Tag hineingelebt sozusagen, so, ne? Und das versuche ich jetzt zu ändern. Ich gehe wieder raus mehr. Ich versuche mich mit was zu beschäftigen und ich versuche einfach zu leben. Ja, und lebst bewusster. Bewusster. Ich habe auch abgenommen, habe ein bisschen die Ernährung umgestellt. Mhm. So, ne? Mensch, Daniela. Das ist alles so. Dann ein großes Lob an deine Mama, dass die gesagt hat, das Mädchen, da wird die. Nee, nicht nur das. Die hat auch, die kümmert sich ja auch jetzt um mich. Wenn ich die nicht hätte, ich wäre verloren, sozusagen, ne? Bist du allein? Nee, die hat, ich habe meinen Freund zwar, aber ich konnte ja nicht mehr in die Wohnung zurück bei uns, weil der ja den ganzen Tag arbeiten geht und dann bin ich halt wieder zu meinen Eltern. Ach so. Und die, meine Mutter und meine, also die kümmern sich um mich, so, ne? Die geht für mich einkaufen, die kocht für mich, so. Dann bestell mal der Mama auch schöne Grüße von mir. Ja, ich hoffe, ich weiß nicht, ob die zuguckt. Ich habe ihr gesagt, sie soll zugucken. Daniela, wir freuen uns, dass du auf dem Weg bist, wieder richtig fit zu werden. Und ja, ich kann auch nur sagen, das wollte ich auch noch sagen, also ich lebe hier in der Nähe von Kerpen und ich kann nur sagen, also als Behinderter habe ich das schon öfter anders gehört, aber ich habe überhaupt keine Probleme. Die Leute sind super. Na gut, dann freuen wir uns, dass... Ich brauche noch nicht mal zu fragen. Ja, dann freuen wir uns, dass du die Erfahrung so machst und hoffentlich geht's bald wieder ganz alleine ja, und ohne Rollstuhl. Ja, das hoffe ich doch. Daniela, vielen Dank für den Anruf und alles Gute wünsche ich dir und gute Besserung weiterhin. Ja, wünsche ich. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. So. Nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema Tiere. Ich möchte mich mit euch rund um das Thema Tiere unterhalten. Vor allen Dingen möchte ich mit Leuten sprechen, die durch ein Tier schon schwer geschädigt wurden, die vielleicht sogar einen Menschen verloren haben wegen eines Tieres oder die verletzt worden sind oder die in irgendeiner Form ein schweres Leid erfahren haben, vielleicht schwerst erkrankt sind durch Tiere. Stichwort Zecken, Bienen oder Wildtiere, Schlangen. Und ich möchte morgen gerne mit Tierhassern sprechen. Menschen, die Tiere hassen oder zumindest Tiere ziemlich bescheuert finden und lästig finden und sich darüber aufregen, was für ein Gedöns über und wegen Tieren gemacht wird. Also, wenn ihr euch gerne mit mir auch morgen unterhalten wollt zu dem Thema, dann mailt uns bitte domian@wdr.de oder ruft vor der Sendung an ab 0 Uhr oder natürlich dann auch noch während der Sendung. 1.45 Uhr, 1.46 Uhr haben wir und hier ist Daniel. Daniel, genau, Daniel, 31, guten Morgen. Guten Morgen, ja. Hallo Daniel, du klingst aber weit weg. Ja, also ist es jetzt so besser? Ja, je näher du mit dem Mund an den Hallo? Ja, je näher du reingehst, desto besser können wir dich verstehen. Okay, also es geht halt um meine soziale Isolation und ich lebe halt sehr zurückgezogen und wenig Kontakt nach außen. Nach außen und das ist halt jetzt mein Problem. Ja, Daniel, wie lange lebst du denn schon so zurückgezogen? Jetzt vermehrt, seitdem ich halt alleine wohne. Ne? Und wie lange wohnst du denn schon alleine? 4 Jahre. 4 Jahre. Wie macht sich denn diese soziale Isolation bemerkbar? Also ich gehe halt dann nur raus, wenn es halt sein muss, ne? Zum Beispiel jetzt einkaufen oder halt sonst so, aber sonst verbringe ich halt dann den Tag halt eigentlich dann nur zu Hause, auch wenn es jetzt so super Wetter ist und halt einfach, ich lebe halt dann einfach in den Tag hinein. Mhm. Du gehst keinen Beruf nach? Also jetzt im Moment nicht, nein. Hast du das denn in den letzten Jahren mal gemacht? Warst du Arbeit? Ja, also ich habe gearbeitet, ja. Also, und wie lange bist du jetzt arbeitslos? Also jetzt 5 Monate. Ach so, das heißt noch gar nicht so sehr lange. Bist du wegen dieser Sozialphobie arbeitslos geworden? Nein, also deswegen nicht. Das hat andere Gründe, da muss ich jetzt drüber sprechen. Okay, aber wenn du erst so wenige Monate arbeitslos bist, das heißt, dir geht es seit 4 Jahren schon ziemlich schlecht, hast aber vorher dann jeden Tag mit Menschen zusammengearbeitet. Wie ging das? Ja, ich habe dann versucht, das irgendwie dann zu verdrängen und das dann nicht so an mich ranzulassen. Und Was hast du denn gearbeitet? Im Verkauf, ja. Ach, sogar im Verkauf. Das heißt, da hast du ja mit Menschen dann zu tun gehabt. Ja. Wie hast du das denn empfunden, dann täglich mit Kunden zu tun zu haben? Das war dann schon in manchen Situationen, also ich habe das dann versucht, dann alles dann zu meistern, ne? Weil ich halt gedacht habe, das ist meine Arbeit. Also du hast da quasi so eine Maske aufgezogen und hast versucht, eine Rolle zu spielen. sowas in der Richtung, ja. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass seitdem du nicht mehr arbeitest, dass es jetzt noch schlimmer geworden ist mit der sozialen Phobie? Ja, also das ist jetzt schon ein bisschen schlimmer geworden, weil ich habe jetzt auch, also jetzt auch halt, wo ich halt jetzt im Moment halt jetzt nur, also wo ich halt jetzt im Moment nur zu Hause bin. Ne? Ja, genau. Du bist nur zu Hause und musst dich quasi zwangsläufig auf diese Phobie konzentrieren. Genau, und muss ich halt dann so durch den Start, durch den Tag schleppen und hat dann keinen durch den Genau, muss ich durch, ich wiederhole es mal, weil auch die Leitung wieder so schlecht ist, weil du musst dich dann so durch den Tag schleppen. Genau, ja. Ich gehe davon aus, dass du solo bist und Single als Single lebst. Ja, richtig, ja. Schon wie lange? 4 Jahre. 4 Jahre. Ja. Was ist denn vor 4 Jahren passiert, dass es dir da ab der Zeit dann so schlecht ging? Das hat dann auch ein bisschen so mit der letzten Beziehung so zu tun, weil da ist halt einiges schiefgelaufen bei der letzten Beziehung, die ich hatte. Und, weil ich halt auch wegen meinem Sprachfehler so viele Enttäuschungen erlebt habe und dann wäre es halt auch so schwer, deswegen auch so auf Menschen zuzugehen. Wobei, Daniel, das habe ich auch schon gemerkt gerade am Anfang, aber du machst das ja sehr gut. Du kannst ja relativ flüssig sprechen. Also es ist ja jetzt nicht kein Drama mit dem Sprachfehler. Also ich komme damit gut klar, um es dir offen zu sagen. Okay. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt mal die Zeit so zurück spulen würden, so vor 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren, da ging es dir relativ gut? Genau, weil ich da auch noch bei meinen Eltern gewohnt habe, da habe ich ja dann immer so, da hatte ich ja dann so Leute um mich rum, mit denen ich mich halt dann so, die mich halt dann kenne und so, und da hatte ich halt dann so, so jetzt einen Tag ab. Rückhalt und eine Sicherheit hattest du da. Genau, und jetzt, wo ich halt alles selber machen muss, das ist halt ein bisschen. Wie viele gute Freunde hast du? Also ganz gute Freunde habe ich dann vielleicht einen. Na, immerhin. Und ja. Vor dem bist du auch ganz offen und da schämst du dich auch nicht. Das auf keinen Fall. Mhm. Vor 4 Jahren ist die Beziehung dann kaputt gegangen ungefähr, hast du gesagt. Ja. Gab es denn zwischendurch nochmal neue Anläufe, irgendwas zu stricken? Nein, im Moment nicht. Nein. Was ist denn da Schlimmes passiert damals, dass dich das so aus der Bahn gehauen hat? Ja, weil sie halt bei dem ersten Treffen hat sie direkt einen Verlobungsantrag gemacht zum Beispiel, und das war mir dann alles dann zu viel direkt beim ersten Date, und das hat dann ein bisschen mit überfordert. Beim ersten Treffen hat sie gleich einen Verlobungsantrag gemacht? Genau, und sie kam halt dann bei mir auf die Arbeit halt mich besuchen, und dann hatte sie auch dann direkt, und dann das war mir dann alles ein bisschen zu viel. Das heißt, du warst gar nicht lange mit der Frau zusammen? Nee, weil ich bin dann erstmal halt dann kennenlernen, und wenn man dann länger zusammen ist, dann kann man das mal darüber sprechen, aber direkt so, wenn man sich halt so ja, noch natürlich. Nicht aber wie lange warst du denn dann mit dieser Frau zusammen? Also hochrechnet 2-3 Wochen und dann war es dann auch vorbei. Ja, aber Daniel, das kann nicht die Ursache sein, dass es dir deshalb schlecht geht. Das glaube ich nicht. Das ist ja Firlefanz. Wenn die da dir einen Antrag macht, da lächelt man drüber. Da ist man ja nicht betroffen oder verletzt oder sowas. Wie viele Beziehungen hattest du denn schon in deinem Leben? Also in meinem ganzen Leben würde ich dann sagen, dann vielleicht dann 2. Kannst du mal konkret beschreiben, welche Angst du hast, wenn du rausgehst? Wie die Leute halt auf mich reagieren, besonders halt auf meinen Sprachfehler, weil ich halt da auch schon viele negative Erfahrungen halt erlebt habe, das ist halt meine größte Angst. Oder halt dann so vor großen Menschenansammlungen, sowas, das das bereitet mir dann so am meisten Angst. Okay, aber wenn du jetzt, wenn das Wetter ist schön, du hast Zeit, wenn du alleine Fahrrad fährst oder in den Park gehst, spazieren gehst, dann hört dich ja keiner sprechen. Und trotzdem hast du Angst. Ja. Warum hast du Angst, wenn du nicht sprechen musst? Das ist halt einfach dann so in mir drin. Das kriege ich dann auch nicht so raus. Ja, verstehe, das ist ein Automatismus. Du gehst raus, du musst nicht reden, aber hast das Gefühl irgendwie... Du müsstest vielleicht doch reden und schon ist die Angst da. Genau, ja. Hast du denn in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit mal darüber nachgedacht, zu einem Psychiater oder Psychologen zu gehen? Darüber habe ich auch im Vorgespräch mit deinen Kollegen. Ich wusste jetzt gar nicht, dass es jetzt sowas in dieser Richtung halt dann auch für sowas gibt. Und deswegen, ja. damit habe ich mich jetzt so noch nicht. Mensch, Daniel, natürlich. Was meinst du, wie viele Menschen eine solche Erkrankung haben wie du? Okay. Und was meinst du mit wie vielen Hunderten, wenn nicht Tausenden, ich hier schon in der Sendung gesprochen habe, die Angsterkrankungen haben in verschiedenen Varianten? Und es gibt ganz tolle und ausgefeilte Therapieprogramme bei Psychiatern und Psychologen, um den Leuten zu helfen. Okay. Deshalb rate ich dir ganz dringend, das zu tun. Und wie man das macht, wo du dich hinwenden könntest und so weiter, das wird dir jetzt gleich meine Psychologin sagen, die hier im Hintergrund arbeitet. Dann vielen Dank. Ja, das solltest du unbedingt machen. Das ist jetzt wirklich, da kannst du ja selbst aktiv werden und versuchen, dein Leben wieder in eine für dich auch erträgliche Bahn zu führen. Vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit, dass du durch ein gezieltes Training den Sprachfehler wegbekommst. Okay, dann, das wäre für dich wahrscheinlich die halbe Miete, wenn das fließend laufen würde. Das auf jeden Fall, ja. So, und jetzt zum Schluss nochmal ein mega Kompliment. Du hast ja vor Abertausenden von Menschen gesprochen und hast es gut gemacht und man konnte dich gut verstehen. Das ist schon mal eine ziemlich coole Leistung, Daniel. Okay, dann. Finde ich. Vielen Dank. Sehr gerne, Daniel. Du legst auf und die Sabine ruft dich an. Alles Weitere dann im Hintergrund. Okay, danke schön. Ciao. Tschüss. Und ich bin verbunden mit Israim. Stimmt das? Israim? Ja, genau. Ich heiße Ephraim. Israim. Ephraim, genau. Das ist ein hebräischer Name. Toll. Hört sich super an. Ja. Sehr schöner Name. Freut mich mal, mit dir zu reden. Ein hebräischer Name. Bist du Jude? Nee, bin ich nicht, aber meine Vorfahren waren jüdisch. Ah, verstehe. Genau. Also, ja, meine Geschichte. es ist so quasi, dass ich habe jetzt Abi gemacht vor einem Jahr. Ja. Und habe jetzt quasi angefangen, Geografie zu studieren. Mhm. Vor, jetzt quasi bin ich jetzt schon ein Jahr dran, im zweiten Semester. Mhm. Und ich habe, viele private Probleme gehabt in letzter Zeit. Mhm. Und, bin dann zu dem Schluss gekommen, gestern mein Geografiestudium abzubrechen und mit einem Kumpel von mir nach Schweden zu fahren. So. Und genau. Einfach so. Ja, einfach so und einfach so ein bisschen frei zu sein, jung und frei. Mhm. So, und das macht man ja nur einmal im Leben, so, mhm. Also keine Ahnung. Und jetzt fahren wir quasi in 2 Wochen los. Ja. Und wie lange wollt ihr in Schweden bleiben? Wir wollen in Schweden, ja, das ist quasi noch gar nicht so fest. Wir haben erstmal gesagt, wir fahren erstmal los und ja, wir wollten eigentlich im August fahren, weil ich dachte, das ist eine Semesterferien zu machen. Aber ich habe jetzt den Entschluss gefasst, irgendwie Geografie abzubrechen und jetzt Philosophie zu studieren danach. Oh, das ist natürlich und eine ganz andere Richtung. Genau. Ja, ich habe schon mal in der Talkshow gehört, dass du hast du erzählt, dass du in deiner Freizeit, wenn du mal Pause hast mit Domian, dass du irgendwie auch nach Skandinavien fährst und da ganz allein bist oder so. Ja, nach Nordskandinavien, Nordschweden, Nordfinnland, Nordnorwegen. Genau, ja. Ja. Ich finde das auch unglaublich toll, einfach diese Freiheit mal zu spüren. Ja. Und ich habe einfach dieses innere Bedürfnis, einfach mal einfach da hinzufahren und keine Ahnung. Und du bleibst, ihr wollt erstmal dann, ihr habt keinen festen Plan, wohin ihr fahren wollt und wie lange ihr bleiben wollt, das ist alles noch offen. Ja, genau. Nee, wir hatten schon so ein bisschen einen Plan. Wir wollten erstmal nach Malmö und dann nach Stockholm. Mhm. Und von da aus dann quasi Richtung in so ein kleines Dorf und von da aus dann diese Seenlandschaft da quasi erkunden mit so Kanu. Und so. Ist ein Traum, sage ich dir. Ja, kann ich mir vorstellen. Also, ich finde, Ich finde das völlig in Ordnung, was du da machst, wenn du das finanzieren kannst. Du bist erst 19 Jahre, du hast es sehr richtig gesagt. Sowas macht man später, wenn man älter ist, nicht nochmal. Genau. Und wenn du es erkannt hast, dass mit dem Geografie, das ist nicht so mein Ding, dann finde ich das konsequent, wenn man das hinschmeißt und auch mal sowas Verrücktes macht. Denn da dann kriegst du Lebenserfahrungen. Diese Lebenserfahrung lernst du auf keiner Universität der Welt. Studieren kannst du immer noch. Also ja. es herrscht ja heute so dieser Wahn, dass alles ganz schnell und stringent durchgemacht werden muss. Richtig, genau, das denke ich auch. Und das ist genau das Problem in unserer ganzen jungen Gesellschaft, dass man nicht einfach mal frei sein kann, einfach mal sein Ding durchziehen sollte. Ja, mach es. Und ich kann nur jedem empfehlen, das mal zu tun, wenn er jung und frei sein will. Dann mach du es erstmal, wie die Erfahrungen dann sind. Dann reden wir nochmal. Vielleicht rufe ich dann nochmal an und dann sage ich mal, wie es war. Ist doch eben. Ich bin im Sommer auch in der Gegend. Vielleicht laufen wir uns ja irgendwo über den Weg. Vielleicht treffen wir uns. Genau, kann ja gut sein. Israel, viel Spaß in Schweden, alles Gute. Kannst du mir vielleicht noch ein Autogramm schicken? Sehr gerne, oder so? Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, vielen Tschüss. Dank. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Tim Dohnke. Morgen sind wir wieder da, ich hoffe pünktlich 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit dem Thema Tiere. Was habt ihr vorwiegend Schlimmes mit Tieren schon erlebt? Und ich möchte morgen mit Tierhassern sprechen. Ab 0 Uhr könnt ihr unter der bekannten Nummer anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen, bye bye, tschüss.